We are back. Good morning, my friend. Wir sind zurück. Guten Morgen, meine Freunde. Let's ask about what the Holy Spirit actually does in the life of. Wir werden darüber reden, was der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen macht. Look, the first thing that the Holy Spirit actually does is he regenerates. Also das erste, das der Heilige Geist tut, ist, dass er erneuert. What does that mean? Was bedeutet denn das? Weird religious. Was ist denn das für ein merkwürdiges religiöses Wort? Let's look at the Bible. Wir werden in der Bibel nachsehen. Titus chapter 3 verse 4 to 5. Titus 3, Vers 4 und 5 sagt uns das. But when the kindness and the love of God, our Savior, towards man appeared. Als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, not by works of righteousness, which we have done. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, but according to his mercy, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad, of regeneration and renewing of the Holy, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. So the Holy Spirit regenerates the, also der Heilige Geist erneuert ein Gläubiger, also ein Christ. The Greek word that is used here for und das griechische Wort, das hier für Erneuerung gebraucht wird, ich könnte es aussprechen, aber es ist zu kompliziert, ich lasse es hier. Aber das Wort im Griechischen heißt, neu geboren zu werden, Wiedergeburt. Also die Wiedergeburt ist nicht etwas, was Gott tut, sondern der Heilige Geist. But it can be born again. Unless the Holy Spirit does. Und keiner kann wiedergeboren werden, außer der Heilige Geist tut es, diese Arbeit. Denk darüber nach. How much have we stressed and struggled and tried hard to get people? Wie oft und wie sehr haben wir uns abgemüht, dass die Leute gerettet werden? Ignored the Holy Spirit in the process. Und wir haben dabei den Heiligen Geist in seinem Vorgang ignoriert. People to some kind of encounter. Und wir haben die Leute mitgeschleppt, wenn es da eine Konferenz gab. Walk out of the room. Und wir haben sichergestellt, dass sie nicht da rausgehen. Bunch of sermons, some good, some bad. Und wir haben schon ganz viele Predigten gepredigt, ein paar gute, ein paar nicht so gute. Repeat a little prayer. Und dann machen wir Druck, dass die Leute ein kleines Gebet nachsprechen. Repeat the prayer. Und dann sprechen sie das Gebet nach. We go home all happy. Und dann sind wir total glücklich und gehen nach Hause. 80 people, 85 people saved. Ja, 85 Leute wurden errettet. Me shock you. Und ich muss euch jetzt schockieren. Personally believe. Ich persönlich glaube, many people inside of the evangelical churches are not even saved. Dass viele Leute in der evangelikalen Gemeinde nicht errettet sind. Some prayer after somebody else, but there was never the regenerating work of the Holy Spirit. Weil sie haben ein kleines Gebet wiederholt, aber da war nie diese Erneuerung im Heiligen Geist. So we are trying to do the work of the Holy Spirit. Weil wir versuchen, die Arbeit des Heiligen Geistes zu tun. We have to trust God, wir müssen Gott vertrauen, that what he says is true. Dass was er sagt wahr ist. We preach the gospel. Wir predigen das Evangelium. Holy Spirit does the work of regeneration. Aber der Heilige Geist macht die Arbeit der Erneuerung. Not the work of the Holy Spirit to regenerate people, to give them new birth and new life, then everything is in vain. Und wenn da der Heilige Geist seine Arbeit nicht tut, indem dass er erneuert und eine Wiedergeburt schenkt, dann ist deine Arbeit für nichts. Never ever try to share the gospel with anybody. Also versuch nie mehr, das Evangelium mit jemandem zu teilen. Have 100% confidence in the regenerating work of the Holy Spirit. Außer du hast 100% Vertrauen in das Erneuerungswerk vom Heiligen Geist. Und was passiert dann? No more boasting. No. Dann kannst du nicht mehr prahlen. If he doesn't do the work, you can't lead anybody to Jesus. Weil wenn er seine Arbeit nicht tut, dann kannst du niemanden zu Christus führen. We're gonna have a big shock before Jesus. Und ich kann euch sagen, wir werden sehr schockiert sein, wenn wir vor Jesus stehen. Heaven that we thought would for sure not be there. Wir werden Leute im Himmel finden, von denen wir dachten, sie werden ganz sicher noch nicht dort sein. Und wir werden Leute nicht finden, von denen wir dachten, sie werden sicher dort sein. Don't try to drag people to salvation. Also versuche nicht, Leute zur Errettung zu schleppen, Holy Spirit to the regenerating work, sondern lass den Heiligen Geist diese Erneuerung vollbringen. That's the first thing that he does. Das ist das Erste, was er tut. At least the first thing we're talking about. Also das Erste, von dem wir reden wenigstens. Look at this too. Aber schau da. The Bible says in 2 Timothy chapter 1 verse 14. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 1, 14. The good thing which was committed to you keep by the Holy Spirit who dwells in you. Dieses edle anvertraue Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. So the next thing that the Holy Spirit does in the life of a believer, he lives inside of. Also was der Heilige Geist auch tut, ist, dass er in uns lebt. You are his house. Du bist seine Wohnung, sein Haus. Und er wird da nicht ausziehen, nur weil du Dinge tust, die er nicht mag. When you grieve him, he's not gonna move. Auch wenn ihr ihn betrübt, wird er da nicht ausziehen. Might withdraw himself within the house. Er wird sich zurückziehen im Haus. But he actually, he lives inside of you, dwells inside of you, that's where he is. Aber er lebt in dir und da ist, wo er ist. What would happen if you would believe that with all of your heart? Und was würde passieren, wenn du das mit deinem ganzen Herzen glauben würdest? Would learn to connect with the person that lives inside. Dann könntest du lernen, dich mit dieser Person, die in dir lebt, zu verbinden. Learn to allow that person to speak through you. Talk through you, flow through you, heal through. Und du würdest lernen, ihn durch dich fließen zu lassen, durch dich zu heilen, durch dich zu reden, durch dich zu reagieren. Wir tun so viele Dinge für ihn, aber wir lassen ihn so wenig durch uns tun. It's inside of. Und dabei lebt er in uns. Wir sehen uns morgen.